Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 36, 2018, Episode 586. Smartphone-Titanen. Googles Titan Security Keys sind jetzt tatsächlich verfügbar. In den USA natürlich. Ach, das wäre ja noch schöner, ne? Genau, aber immerhin, es kommt was in die Gänge, was Vernünftiges. Eine Two-Step-Verification der besonderen Art mit Hardware-Keys. Ich finde, das ist so ein überfälliges Ding gewesen. Ja. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ja, woran hängt es denn? Eigentlich gab es ja solche Systeme schon länger, YubiKey, Neo beispielsweise. Aber was da gefehlt hat, war natürlich erstmal die Vermarktung des Ganzen. Sowas setzt sich nicht von alleine durch. Sowas muss propagiert werden und auch tatsächlich genutzt werden von Firmen für ihren Login beispielsweise. Ja. Und Google hat da auch schon längere Zeit damit rumgemacht. Jetzt bieten sie ihre eigenen Keys an und gehen damit natürlich voll in diesen Bereich hinein, ja, und setzen dann eben auch voll drauf. Es werden verschiedene Sicherheitsfunktionen gewährleistet da. Es gibt einmal, also das ist dieses Set, dieses, das es da jetzt zu kaufen gibt, ab sofort für $50 kann man das bekommen. Allerdings, wie gesagt, nur in den USA momentan. Besteht aus einem Bluetooth Security Key, einem Bluetooth-Dongle und einem USB Key mit NFC-Funktionalität. Und damit sind eigentlich so ziemlich alle Geräte abgedeckt, die man sich vorstellen kann, wenn diese dann eben unterstützt werden, ja. Und beim Smartphone beispielsweise kann man sowohl das Bluetooth als auch das NFC-Teil einsetzen. Am Computer sollte man eben dann auf das USB zurückgreifen. Und somit ist man eigentlich dann gerüstet, ja. Die Teile sind ziemlich einfach zu handhaben, muss man sagen. Ja, die werden also einmal kodiert und dann hat man eben hier einen rechtssicheren Code. Es gibt mehrere Gründe, warum diese Hardware-Keys besonders sicher sind. Natürlich können hier wesentlich kompliziertere Codes abgelegt werden. Die Hardware-Plattform spielt eine Rolle und vieles mehr, so dass es eben, ja, also es, ich sage immer, es gibt kein System, das 100% sicher ist. Und ich bin überzeugt davon, es wird es auch niemals geben. Ja, aber das kommt schon ziemlich nah ran. Also da ist die Chance auf einen, zum Beispiel eine Phishing-Attacke doch wesentlich geringer, ja, dass die fruchtet. Das Passwort oder den Login per Social Engineering zu bekommen beispielsweise ist nicht möglich, wenn man auf dieses System setzt. Ja. Und die Gefahr, dass man hier beide Schlüssel zusammen verliert, ist auch relativ gering. Das heißt, man hat da auch wiederum eine Möglichkeit, hoppla, jetzt, an seinen Account ranzukommen und sich nicht auszusperren, ja. Da gibt es zwar noch andere Möglichkeiten, aber dennoch, ja. Und von daher ist es eigentlich ganz gut. Ich würde hier schon ein Liegen haben, wenn er denn hier erhältlich wäre. Ich weiß nicht warum, vielleicht haben die Angst, dass die Verfügbarkeit von den Keys nicht ausreicht. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, weil also für $50 zwei Keys zu bekommen, das ist meiner Meinung nach ja ein sehr gutes Angebot, vor allem in dieser Qualität, dieser Sicherheitsstufe. Ich habe auch einen Bericht gelesen, bei Android Central, da wird auch gesagt, dass dieser Schutz, diese Qualität des Schutzes für Normalbenutzer vollkommen überzogen ist. Da muss ich sagen, ein Schutz kann niemals überzogen sein. Ja? Mag ja sein, dass da keine relevanten Informationen für die nationale Sicherheit oder für ein Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern drin ist und in Gefahr ist, klar. Aber wisst ihr, die persönlichen Daten, die persönlichen Sicherheitsprobleme für einen persönlich ist einfach mehr wert. Also wenn die USA durch einen Hack runtergezogen wird, ist mir das Pups egal. Sorry, ja, dass ich das so sage. Ja. Aber wenn mein persönlicher Account bei XY gehackt wird, dann bin ich geliefert. Dann ist mein Leben so, wie es war, vorbei. Ja, dann muss ich mir ein neues Leben suchen. Und es ist nicht nur dahingesagt, sondern es ist so. Ja. Ein paar Kostproben haben da ja schon Leute bekommen, auch in ihrem privaten Umfeld. Da war zum Beispiel jemand, der wurde gehackt. Ich glaube, das war aber auch ein Journalist, genau. Der wurde gehackt. Und dann hat dieser Angreifer, also wirklich sein ganzes Leben übernommen. Ja? Am Schluss war auch sein Bankkonto in der Gewalt von anderen. Und nur die Tatsache, dass er eben Journalist ist und das eben publik machen konnte und sagen wir mal, ein bisschen öffentlicher Druck von den geeigneten Leuten ausüben konnte, haben sich die Firmen dann eben bereit erklärt, hier mit ihm zusammenzuarbeiten und seine Sachen, sein Account, sein Leben zurückzuholen. Und bis auf das meiste ist auch passiert. Also man sollte das nicht unterschätzen. Wir haben heutzutage alles mit unseren Daten verknüpft, mit unseren Sicherheitsvorkehrungen verknüpft. Und wenn die Zentrale gehackt ist, ist es vorbei. Das fängt schon beim E-Mail-Account an. Wer den E-Mail-Account beispielsweise von jemandem unter Kontrolle hat, der kann von überall her Passwörter anfordern. Ja, das heißt, ich habe mein Passwort vergessen, die E-Mail-Adresse. Und bei den allermeisten Firmen reicht das schon. Und dann kriegt man ein neues Passwort, übernimmt alle Accounts. Und der eigentliche Besitzer des Accounts wird selbst ausgesperrt. Dann ist es vorbei, dann kann man nichts mehr groß machen. Also es ist schon heftig. Und deswegen Vorsicht, und deswegen ist es gar nicht möglich, mehr Sicherheit zu haben als notwendig. Das gibt es nicht. Man kann immer nur zu wenig Sicherheit haben, aber niemals zu viel. Gut, dann nächstes. Bei Google bleiben wir mal. Google Home Max ist in Europa jetzt erhältlich. Der Google Home Lautsprecher mit richtig gutem Sound, ja, ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. 399 Euro kostet das Teilchen. Ja. Warum man das kaufen sollte, ich weiß es nicht. Also gut, also, naja, man hat eben einen richtigen Klang. Vielleicht für jemanden, der sagt, okay, als Stereoanlage brauche ich nicht. Musik ist mir so wichtig in meinem Leben, ja, und meine Nachbarn kümmern mich überhaupt nicht, ja, der kann sich dann das Teil dann holen und kann dann eben hier seine Sachen machen. Da sind sich die Experten eigentlich einig, von der Soundqualität her ist ein sehr, sehr gutes Gerät. Er hat ein paar spezielle Sachen drin, wie zum Beispiel die Akustik des Raumes wird im Prinzip von diesem Gerät vermessen und man stellt sich darauf dann ein. Ja. Damit ist ein optimaler Klang eben gewährleistet, ja, aber nur halt natürlich in diesem Rahmen, in dem diese Box auch funktionieren kann. Und genau da kommen wir dann eben an die Grenzen. Also jemand, der jetzt wirklich höchste Audioansprüche hat, der wird mit dieser Box nicht zufrieden sein, weil es einfach vom Volumen her von der Masse her zwar sehr, sehr gut ist, ja, im Vergleich, aber eben nicht an eine teure Box rankommt. Und für 399 Euro bekommt man schon ziemlich gute Boxen. Ja, gut, mag sein, dass man das dann doppelt ausgeben muss, aber trotzdem. Also 399 Euro, das ist schon ein ganz schönes, ein ganz schöner Pappenstiel. Und wie gesagt, da kann man ruhig mal recherchieren, ja, was das selbst sehr gute Lautsprecherboxen kosten. Ja, und dann sieht man schnell, dass man da für dieses Geld jede Menge an Qualität bekommt. Und naja, deswegen bin ich da noch skeptisch, ja, ganz klar. Gut, ich gehe dann auch mal weiter, also vielleicht noch zu der Home-Funktion, es beinhaltet eben den ganz normalen Google Home, ja, so wie man das auch gewohnt ist von den Google Home, Google Home Mini-Geräten. Der Assistant ist also da voll integriert und kann eben angesprochen werden. Wie gesagt, der Vorteil ist halt dann, dass man eben die Google-Dienste, Google Play Music oder YouTube Music direkt nutzen kann, auch eben mit dem Assistant starten und diesen Lautsprecher dann eben hören. Destiny 2, um jetzt mal zu einem ganz anderen Thema zu kommen, ja, gibt's beim PlayStation Plus diesen Monat, also September, frei zu zocken. Ja, könnt ihr euch also herunterladen, kostenlos, ist ja der Wahnsinn, oder? Destiny 2, zusammen mit God of War 3 Remastered. Und beides dürfte viele Fans erfreuen. Mich selbst natürlich Destiny 2, da bin ich wild drauf. Ja. Bisher habe ich mich eben immer, sagen wir mal, davon nicht, also ich konnte mich nicht durchringen, das zu kaufen. Ganz einfach, weil ich nicht genau gewusst habe, inwiefern mir das Spiel dann langfristig gefallen wird. Ja, weil Shooter ist immer so eine Geschichte und wenn man das nicht gewohnt ist bei einer Serie, bei Battlefield weiß ich zum Beispiel, was ich davon halten kann, aber bei Destiny eben nicht. Und deswegen bin ich immer davor zurückgeschreckt. Und manche Elemente da drin stören mich ganz einfach. Jetzt kann ich mir das aber genau angucken und mal sehen, ob es dann auch langfristig Spaß macht. Ja, und ja gut, God of War 3 Remastered, muss ich eigentlich nichts mehr groß dazu sagen. Ja. Kein Spiel für mich. Ja, ist nun mal so, nicht alles gefällt mir eben, auch wenn es top ist und auch die Zahlen da für sich sprechen. Die Fangemeinde ist ja riesengroß bei der God of War Reihe, aber mich hat das Spiel eben nie angesprochen und von daher ja, wird es auch jetzt hier nicht meine Zeit bekommen. Ja. Aber ich denke, das wird viele freuen, vor allem weil es ja auch die remasterte Version ist mit HD-Grafik. Ja, und ja, warum nicht? So, endlich mal wieder paar richtige Kracher beim PlayStation Plus Network, ja, oder beim PlayStation Network Plus. Das ist nicht immer so, manchmal sind wirklich also Spiele, da kommen mir die Tränen, ja, was da vermarktet wird an zusätzlichen Spielen. Man sagt ja immer, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber so ganz geschenkt ist ja nicht, man hat ja auch den PlayStation Plus Zugang, der kostet auch nicht so wenig, ja. Und dann, wenn man dann so Handy-Qualität, also Spiele in Handy-Qualität bekommt, und das ist kein Witz, das ist wirklich so, Leute, das ist wirklich so, dann fragt man sich schon, was soll das? Ja. Aber hier, also diesen Monat kann man sich echt nicht beschweren, das zieht einem die Schuhe aus. Ja, genau. Muss ja auch mal sein. Lenovo bringt den ersten Yoga Chromebook raus. Ja, und für $599 soll er kommen. Ob der denn auch tatsächlich herauskommt in Europa, ist mal wieder, steht mal wieder in den Sternen. Allerdings, für mich ist das nichts. Ich habe ja gesagt, diese Yoga-Reihe gefällt mir, aber nur die ohne die Hardware-Tastatur, sondern die mit der eingeblendeten Software-Tastatur auf so einem zweiten, naja, Display, konnte man bisher nicht sagen. Es gibt tatsächlich sowas jetzt, allerdings ist das nicht dieser Chromebook hier, sondern es ist ein anderes Gerät, da habe ich leider noch keine genauen Infos darüber. Ja, das wäre schon toll, wenn da Chrome OS drauf wäre. Ich glaube es aber eher nicht bei diesen mit der Halo-Tastatur oder was da jetzt gemacht wird. Ich glaube, die haben jetzt ein E-Ink-Display genommen als Tastatur. Das ist ganz cool. Also es sind zwei Displays und das eine kann man dann eben für Tastaturen nehmen und für andere Sachen, während oben dann eben das normale LCD-Display ist. Ja. Gut, das wäre natürlich schon eine schöne Geschichte, aber ich glaubt, da wird Android drauf sein. Ja, ist auch nicht schlecht, aber ich wollte dann halt schon ein Chrome OS-Gerät haben. Ne? Bei dem Lenovo Chromebook, der jetzt rauskam, da sind die Daten recht gut. Also es ist ein 8er, ja, ein Core i5 aus der 8. Generation drin. 8 GB RAM, 64 oder 128 GB eMMC Storage und 15,6 Zoll. Das ist etwas, was mich immer bei den Chromebooks gestört hat, warum da die Displays so klein sind. Ja, weißt du, wo ist da der Sinn? Ja, und hier ist wenigstens mal 15,6 Zoll Display in Full HD oder Ultra HD, da gibt es verschiedene Konfigurationen. 9 bis 10 Stunden Akkulaufzeit, 2 USB-C-Ports und ein normaler USB 3.0-Port. Was heißt normaler? Also ein großer USB 3.0-Port. Ein 3,5 mm Klinkensteckerausgang für einen Kopfhörer. Yep, und ein Micro-SD-Kartenslot, um den Speicher zu erweitern. Also das ist das, was mich hier von den Daten her sehr erfreut. Wie gesagt, leider ist die Tastatur halt, das mag ich nicht, ja. Ich mag das nicht mehr 2018, so leid mir es tut. Aber ihr wisst ja, ich bin da sowieso immer so ein bisschen extravagant unterwegs. Und ich habe einfach beschlossen, nein, ich mag 2018 keine Hardware-Keys mehr, keine Hardware-Tastatur mehr, sondern ich mag diese Halo-Tastatur oder ähnliches. Das sieht jetzt aus. Jupp, genau. Also von dem anderen mit dieser Halo-ähnlichen Tastatur werde ich auf jeden Fall dann noch mal berichten. Ich habe jetzt noch nicht genug Informationen gefunden darüber. Und bei allen Modellen ist natürlich auch die bange Frage, ob die überhaupt in Europa rauskommt. Gerade bei den Chromebooks sieht es mau aus. Kaum ein Chromebook kommt auf den europäischen Markt. Warum, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht denken die Europäer sind zu skeptisch gegenüber solchen Betriebssystemen mit Cloud-Schwerpunkt, ja, weil ja, das Gejammer ja immer so groß ist in den Medien. Die totale Überwachung. Ja, genau. Der Router kommt mit Nextcloud. Wäre das was? Ich finde schon. In Japan wird es wahrscheinlich jetzt bald Realität werden. Unfassbar. Wundert mich nicht. Ne? Japan, klar. Was passiert? Und zwar die Firma NEC und Waffle Computers haben mit Nextcloud eine Übereinkunft geschlossen. Und die bringen jetzt Router raus, auf denen bereits Nextcloud fest installiert ist und läuft. Ja? Und somit kann jeder seine private Cloud machen. Wie genial ist das denn? Ich finde es absolut top, weil warum macht das dann nicht auf dem Computer? Hat doch ein Computer, läuft das nicht auf dem Computer? Ganz einfach. Dann brauche ich wieder einen zweiten Computer. Nein, auf meinem Hauptcomputer kann es nicht laufen, weil den brauche ich zum Beispiel hier für den Netcast. Dann kann ich hier im Hintergrund noch irgendwas rumbasteln. Ja, das geht einfach nicht, brauche ich volle Leistung. Und ich mache viele komische Sachen. Der wird am Tag 20 Mal rebootet, weil ich immer rumbasteln und irgendwas rummache. Ja, also da geht das nicht. Also das heißt, ich brauche einen separaten Computer, der läuft. Und der läuft und der läuft und frisst Strom. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist nicht ökologisch, ja, das ist blödsinnig. Und das steht einfach in keiner Relation zu dem Nutzen, was das Teil bringt. So. Weil, sag mal, wenn ich hier 60% der Zeit sowieso lokal auf dieses System zugreife, ja, dann ja, muss eigentlich der Computer auch nicht laufen, weil ich die Informationen ja als Backup sowieso auch auf meinem normalen Computer habe. So. Aber in der Zeit, wo ich dann eben draußen bin, da brauche ich eben die Cloud. So. Und da ist natürlich die beste Lösung bisher, ja, man legt die Daten tatsächlich bei einem Anbieter ab, der eben von überall her erreichbar ist, beispielsweise bei Google, und somit hat man keine Probleme. Jederzeit überall erreichbar die Daten, und dennoch muss man nicht selbst eine riesen Stromrechnung berappen, ja, und es ist auch wesentlich ökologischer, das zentralisiert zu speichern. Ihr könnt euch das so vorstellen, um es mal zu erklären, weil ihr sagt, naja, da wird ja dort die Energie verbraucht, um die Daten zu speichern, aber dort läuft der Server, wisst ihr, das ist so eine Aufteilung. Wenn hier ein Kohlekraftwerk, ja, Strom produziert für eine ganze Stadt, ja, mit, was weiß ich, keine Ahnung, sagen wir mal 100.000 Einwohner, so, ja, und dann läuft dieses Kohlekraftwerk und verpestet die Umwelt. Schlimm genug. Aber wenn all diese 100.000 Leute ihren eigenen Dieselgenerator betreiben würden im Hof, im Garten, wisst ihr, was dann los wäre? Dann könnten wir hier nicht mehr atmen. Dann wäre alles vorbei. Ja, das wäre unfassbar. Und genau das ist eben das Problem. Auch hier zentralisiert braucht eben weniger oder fällt eben weniger Restenergie an, die nicht verwertet werden kann, als eben, wenn das jeder Einzelne machen will. Zusätzlich natürlich auch noch, ja klar, die Filtermaßnahmen und so weiter. Ich will das nicht, gar nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall ist es Wahnsinn, wenn jeder jetzt seinen Rechner, seine eigene Cloud mit einem eigenen Rechner hier nutzen würde. Das würde zwei Atomkraftwerke mehr notwendig machen oder halt Kohlekraftwerke etc. Das ist verrückt, sowas. Ja? Unglaublich. Das, also schlimmer kann man der Natur nicht in den Arsch treten, ja? Als das, wenn man für sowas einen eigenen Server laufen lässt. Ja? So, aber der Router, das ist der richtige Platz. Denn der läuft ja sowieso, egal was, der läuft ja sowieso immer heutzutage mit. Ja? Und darauf jetzt eine Nextcloud zu installieren, ja, das mag zwar nicht für super professionelle Ansprüche genügen, aber für einen normalen Anwender ist das mehr als ausreichend. Das ist eine faszinierende, geniale Methode, und da würde ich auch sofort mitmachen. Wenn man mal so einen Router bei uns gäbe zu einem erschwinglichen Preis. Ich möchte ja gar nicht daran denken, wie lange es dauern wird, bis Nextcloud-Router auch in Europa erhältlich ist. Ja. Schon gar nicht, was der dann kosten wird. Aber wenn der mal vernünftig hier angeboten wird und auch mit meinem Anbieter zusammenarbeitet, dann bin ich auf jeden Fall dabei, Nextcloud im Router, genau dort gehört ein Cloud-System hin, ja, und nicht auf dem Rechner im Privathaushalt, der dann separat noch läuft zum Router. Gut, gut, gut. Dann haben wir noch was hier. Genau, Doom 2. Nach 24 Jahren ist es jetzt endlich zu 100% durchgespielt. So lange hat es gedauert. Ja, und wenn ihr Videos seht, die sagen Doom 100%, und das war vor ein paar Jahren, das stimmt nicht. Es waren nicht 100%. Es war kein kompletter Durchlauf. Es gab immer noch ein Geheimnis, das nicht entdeckt wurde. Und das wurde jetzt erst vor kurzem gemacht. Der Entwickler John Romero, ja, Game Designer, der hat das auch tatsächlich offiziell jetzt auf seinem Twitter-Account publik gemacht und hat dem Spieler Zero Master gratuliert. Ja, nach 24 Jahren ist es jetzt endlich aufgelöst Und Zero Master somit der erste, der 100% tatsächlich geschafft hat. Und das Geheimnis war ein geheimer Teleporter, ja, ist als discoverable secret eben markiert, aber wenn man dorthin gelaufen ist und hat den berührt, dann ist man niemals in diesen speziellen Sektor gekommen, ja. Also konnte man auch niemals in diesen Teleporter reinkommen und dieses Geheimnis eben auslösen, ja. Aber der Weg dafür war, und der einzige Weg dafür war, dass man sich von einem Feind in diesen Bereich reindrücken lässt, ja, und dann kann man den betreten, dann kommt man rein und kann eben dieses Secret dann lösen. So ist es. Da muss man erstmal drauf kommen, hat lang genug gedauert, eigentlich simpel, ne? Aber naja, wenn man so angespannt ist, ne, und ja, wisst ihr, das sind so Sachen, das macht ein gutes Spiel zu einem Megakultspiel. Ja. Und das war ja bei Doom relativ schnell klar, aber genau solche Sachen sind da drin. Ich meine, wie viel Genialität steckt da drin? Das muss man schon sagen. Und ja, jetzt ist es gelüftet. Aber nichtsdestotrotz, ich werde demnächst hier meinen DOS-Box laden und mal wieder Doom 2 zucken. Ja, war immer so grottenschlecht da drin, ja, aber es hat trotzdem immer Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Geheimnis durchgespielt. Ja, und zum Schluss, ja, wie immer ein lustiges Video der Woche, da hat es natürlich nahegelegen, dass ich mir auch hier ein Doom 2 Video mal auswähle dafür, und ich habe was gefunden, da habe ich wirklich fast Tränen gelacht. Ja. Doom 2 Mod, gab es ja die verrücktesten Mods, ne? Also irre Sachen. Aber die hier, also die ist so krank, ich weiß nicht, also mit Staubsauger und Zahnbürste gegen die Aliens, gegen die Mutanten da, ja, das ist ja Wahnsinn. Und guckt es euch einfach mal an. Ich habe so Mitte vom Video habe ich fast auf dem Boden gelegen vor Lachen. Ja. Das ist echt der Hammer. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Rios Wochensicht für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos, Kommentare habt, nur her damit auf YouTube könnt ihr die loswerden. Entweder in dem entsprechenden Videobeitrag unten bei den Kommentaren oder im Diskussionsforum. Ja, das gibt's bei YouTube auf dem Channel The Netcasts. In den Shownotes, da stehen dann eben noch ein paar Infos. Und ja, wie gesagt, die Links auf The Netcasts. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.